Dies ist die Stimme meines Freundes, Gottlob. Treuer Hart lässt durch sein Wort dich wieder tröstlich hören. Ich war vor Schmerzen krank, ihr Jammer wollte mir das Mark in Beinen fast verzehren. Nun aber wird mein Glaube wieder stark, nun bin ich höchster Freud. Wenn ich erblicke meiner Seelen Wonne, den Heiland, meine Sonne, der nach betrübter Trauernacht durch seinen Glanz mein Herz fröhlich macht. Auf Seele, mache dich bereit, du musst zu ihm in seines Vaters Haus, in den Tempel ziehen, da lässt er sich in seinem Wort erblicken, da will er dich im Sakrament erblicken. Bist du würdiglich sein Fleisch und Blut genießen, so musst du Jesum auch in Buß und Glauben küssen.